ist es zu früh, muss drauf sein, sehen, was geht, ob man den Tag heute übersteht. Eigentlich hast du ja keinen Bock, aber du fängst an zu genießen. Zu genießen. Das Leben ist schwer, just zu leben. Also tu es auch. Es fällt mir manchmal schwer, aber ich werde das schon schaffen. Egal was kommt, ich sehe gerade noch. Egal was kommt, ich seh gerade aus. Wir leben das alles voll aus. Lebe die Sekunde, lebe ich jeden Tag. Lebe jede Stunde, die du verpasst. Lebe die Sekunde, lebe ich jeden Tag. Lebe jede Stunde, die du verpasst. Nicht mehr da.